Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Soundcheck-Folge. Bis 3 Uhr geht's weiterhin um mehrstimmige Gesänge. Am Mikrofon ist Michael Frank. Das war ein Gebet für eine reiche Hirseernte, eine Aufnahme aus dem Jahr 1987 aus Taiwan. Überliefert ist diese besondere Art von Mehrstimmigkeit in einer exzellenten Sammlung von Gesängen aus aller Welt. Die unterschiedlichsten Gesangstechniken sind da zu hören, Lieder mit und ohne Begleitung, Stimmen allein oder in allen möglichen Spielarten der Mehrstimmigkeit. Das 3-CD-Buch von dem Label Harmonia Mundi trägt den Titel Les Voix du Monde. Sehr aufschlussreich sind die wissenschaftlichen Begleittexte zu den einzelnen Tracks. Über diese Glissando-Form des mehrstimmigen Gesangs heißt es im Booklet: Bei dieser Aufnahme singen die 8 Sänger einen vierstimmigen polyphonen Satz, aufgeteilt nach sogenannten Tessituren und dem Timbre ihrer Stimmen. Eine Untergruppe besteht aus 3 Männern, einer singt ganz allein und 2 andere Parts werden von jeweils weiteren 2 Sängern übernommen. Die 4 Gruppen setzen nacheinander ein, daraus entsteht eine Art Rhythmus, der 8-mal wiederholt wird. Am Ende des Eintretens der 2. Stimme steigt die 1. Stimme ungefähr um einen Halbton. Der Tonhöhenunterschied zwischen Anfang und Ende beträgt immerhin mehr als eine Oktave. Soweit Informationen zu diesem Erntegebet aus Taiwan. Leider sind die wissenschaftlichen Beitexte nur in französischer und englischer Sprache abgedruckt. Trotzdem eine sehr empfehlenswerte Sammlung, Les Voix du Monde von Harmonia Mundi. Because the wind Offiziell erschien diese unbegleitete Gesangsversion von Because erstmals vor 10 Jahren in Teil 3 der Beatles Anthology-Serie. Auf Bootlegs kursierten früher schon Versionen davon, allerdings in einer tieferen Tonlage, nicht in dem Cis-Moll-Original von der LP Abbey Road. Ob nun bei den Bootleggern das Band zu langsam lief oder umgekehrt Beatles-Produzent George Martin die Aufnahme mittels Bandmaschine hochgepitcht hat, lässt sich nicht sagen. So eine Prozedur wäre nicht das erste Mal bei einer Beatles-Session angewendet worden. Allerdings berichten die akribischen Monographien von Mark Lewison und Jeff Emerick nichts davon. Emerick müsste es wissen, er war nämlich damals der Chef-Toningenieur bei den Aufnahmen der Beatles. Jeff Emerick hat seine detaillierte Erinnerungen an die Arbeit mit den Beatles dieses Jahr in Buchform veröffentlicht. Ein äußerst lesenswertes Buch. Man erfährt da zum Beispiel über diesen John Lennon-Song, dass die mehrstimmigen Gesangsharmonien, also die Gesangsakkorde um Lennons Originalmelodie, dass die von George Martin stammen. Und Jeff Emerick berichtet auch davon, dass für das Einproben und Aufnehmen der Gesangsparts immerhin 5 Stunden gebraucht wurden. Jeweils 3 Stimmen wurden zusammen aufgenommen, die von Lennon, McCartney und Harrison. Nach einem ersten zufriedenstellenden Take wurden die nächsten 3 als Overdub aufgenommen und schließlich die restlichen 3. 9 Stimmen also insgesamt. Paul McCartney half mit Handbewegung, um die Aussprache der Wörter und die Phrasierung der Akkorde optimal synchron hinzubekommen. Anfang August 1969 war das. Die nächste Musik kommt auch aus England. Die Band nannte sich nach einer Inschrift auf einem Autobahnwegweiser Hatfield and the North. Das Quartett lud gerne Gäste zu den Aufnahmesessions ein. Vom ersten Hatfield and the North Album jetzt 2 Nummern, eins mit Robert Wyatt als Sänger und das zweite mit den himmlischen 3 Northettes, Amanda Parsons, Barbara Gaskin und Anne Rosenthal. Oh, Etwa 30 Jahre liegen zwischen den ersten zwei Nummern dieser Trilogie und der letzten. 1973 erschien die erste von nur zwei regulären LPs der englischen Band Hatfield and the North. Von dieser Platte gab es zuerst ein Solo-Feature für den Gesang von Robert Wyatt. Calyx heißt die Nummer, komponiert von Gitarrist Phil Miller. Auch beim letzten Stück dieser Trilogie war Robert Wyatt als Sänger zu hören, diesmal als Gast bei Björk. Von ihrem Album Medulla aus dem Jahr 2004 gab es den Song Submarine. Zwischen den beiden Songs mit Robert Wyatt gab es einen zweiten Track vom Hatfield and the North Debütalbum aus dem Jahr 1973, eine Komposition von Keyboarder Dave Stewart, Son of There Is No Place Like Homertown. Die wunderbaren dreistimmigen Gesangsharmonien kamen von den Northsets. Das Trio scheint nur im Hatfield and the North Umfeld in Erscheinung getreten zu sein, schade. Eine der drei allerdings, Barbara Gaskin, hatte später Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre den ein oder anderen Charts-Erfolg in England zusammen mit Hatfield-Keyboarder Dave Stewart. Der ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem wohl bekannteren Dave Stewart von den Eurythmics. Schwebende Lerchen heißt das nächste Stück. Zu hören sind ein sechsköpfiges Vokalensemble und fünf E-Gitarristen. Oh, wow. War das Vokal-Ensemble Singapur zusammen mit dem elektrischen Gitarrenquintett Go Guitars. Go, wie das japanische Wort für fünf. Schwebende Lerchen von Bernhard Weidner. Die Musik stammt also von Bernhard Weidner auf ein Textfragment von Rainer Maria Rilke. Im vergangenen Jahr erschien eine bemerkenswerte CD mit diesem und diversen anderen Stücken zwischen Mittelalter und Jetztzeit. Singapur heißt das Gesangsensemble. Es existiert bereits seit 1993. Die Go Guitars gibt es seit 1997. Um mehrstimmige Gesangsmusik geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. He shook his out on the ocean. He shook his out on the ocean. She shook his out on the ocean. He shook his out on the ocean. Shadow fisherman one night. He shook his out on the ocean. Puppeteer in the daytime. He shook his out on the ocean. He shook his watching, out on the ocean. Waiting, he shook his hoping you're coming he back. He shook his out on the ocean. He shook his out on the ocean. He shook his out on the ocean. He shook his out on the ocean. Watch me dancing in the moonlight. children till together you are the to hear all about. be named, not dressed as big mister. Stealing, of course. Zwei Sängerinnen, die im Playback- bzw. Overdub-Verfahren einen vielstimmigen Chor aus ihrer Stimme gebastelt haben. Julie Tippetts, gebürtige Driscoll, veröffentlichte 1999 das Soloalbum Shadow Puppeteer, Schattenpuppenspieler. Die Platte ist eine teils realistische, teils allegorische, mystische Schilderung der Erlebnisse einer jungen Frau namens Isha. Etwa 3 Jahre arbeitete Julie Tippetts an der Platte in einem einfachen 8-Spur-Studio. 1999 erschien Shadow Puppeteer bei dem kleinen Label La Cucaracha im Vertrieb von Voiceprint. Zu hören war das Titelstück der eindrucksvollen Platte von Julie Tippetts. Die skandinavische Sängerin Maja Radke arbeitete mit diversesten Aufnahmemedien. Simpelste Aufnahmetechnik, zum Beispiel ein brutal verzerrendes Diktaphon, kommt zum Einsatz und modernste Computertechnologie. Maja Radkes Album heißt nicht umsonst schlicht Voice. Als Klangmaterial diente ausschließlich ihre Stimme, auch wenn sich manches anhört, als käme es vom Keyboard oder anderer Elektronik. Maja Radkes Album Voice erschien im Jahr 2002 bei dem Label Rune Gramophone im Vertrieb von ECM. Jetzt etwas längere Gelegenheit, den Gesangsharmonien einer französischen Band zuzuhören. Es ist der 2. August 1992. Thank you. an man dir die Lusse das Herden, wenn ich dieses nicht frei. Wir werden die Stürmen wir haben, die Losten der Freie, this is his Lord. Ich würde so viel der Freie, die Losten das Werden, wie dies doch fühlt. Ich komme in einer Tausenden, in einer Tausenden, das ist Werden eins, oder Stürmen Tote. Und der führt das Werden, das Glau, jedes Amt der Brust und dies Leisten des Werden, der Hus. Der Stürmen der Arm, an Lust werden eins lieben Stürmen und des vielen Toten. Oh, im Emone, Messine, im Emone, Messine, im Emone, Simena, Simena, der Mone messini, mi mone messini, mi mone messivere, sivere leis. Es stürmen wir an, an Osten der Freie, und sie sein du sein dir. Es werden das Tote wird, und es leis. Mi mone messini, mi mone messini, mi mone messini, mi sivere leis. Befiri mi mori mi si meni ma veni mi si meni ma la mo veni la mi mori mi si mi mori mi si mi mori mi si mi si ma la devo tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Oh, molestir. Molestir. Molestir. Molestir. Molestir. Molestir. Molestir. Molestir. Molestir. Soundcheck-Stunden mit diversen mehrstimmigen Gesängen gehen so langsam zu Ende. Das waren gerade zwei Titel aus einem Konzert von Christian Ronders Band Magma. Als die Band am 2. August 1992 bei einem französischen Jazzfestival auftrat, präsentierte sie mehrere Werke aus dem Oeuvre Ronders als Chorkomposition mit Keyboardbegleitung. Zu hören war zuletzt ein Ausschnitt aus dem Stück Cess mit Christian Ronder als Gesangssolist und davor den Beginn der Komposition Imen Tet Re. Erschienen ist der Konzertmitschnitt unter dem Titel Les Voix bei Seventh Records in Paris. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Nachrichten hier im Deutschlandfunk jetzt noch Gentle Giant anno 1976 mit dem ganz und gar unglaublichen Stück Design vom Album Interview Gentle Giant. About all has done, and shut eyes.